Radio 5. WDR 3 Open. Pop 3. Mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Pop 3. Sei einfach du selbst. Den freundlichen Rat haben die meisten schon mal gehört, wenn es darum geht, sich mit dem potenziellen neuen Partner zu treffen. Als ob das so leicht wäre, immer man selbst zu sein. Möglicherweise ist also die Idee, um die sich das Kabinett alter Ego dreht, ziemlich erfolgversprechend. So nennt sich in unserem gleichnamigen Hörspiel ein Dating-Forum, bei dem sich die Teilnehmer zu einer Party treffen, aber eben nicht als sie selbst, sondern in Gestalt eines historischen alter Egos. Als Klaus Kinski, Ulrike Meinhof, Pablo Picasso oder Beate Uhse zum Beispiel, unabhängig übrigens vom tatsächlichen Geschlecht. Was dann passiert, ist alles andere als gewöhnlich, wie nicht anders zu erwarten, bei der Künstlerin Mariola Brilowska, die das Ganze zusammen mit dem Musiker Günter Resnicek in ihrer eigenen Wohnung veranstaltet. Kabinett alter Ego, kommen Sie nur herein. Kabinett alter Ego. Hallo, deine Partnerin ist jetzt hier, also deine alte Nummer. Nein, die geht ab morgen erst wieder, habe ich doch gehört. Hat dich Arwild angerufen vom Forum. Er hat mich angerufen. Er hat jetzt zugesagt für das Vorgespräch am Mittwoch 9 Uhr. Er ist interessiert an dem Kennenlerntreffen. 21 Uhr, kleiner Imbiss. Ja. Den Schwanz Marco, der immer so in dem Forum, der hat ja seinen Erregierten da gezeigt, den werde ich erreichen, ob er auch kann. Ja? Ja. Soll sie jetzt zum Casting nächsten Mittwoch kommen? Für das Forum. Ich weiß. Unser Forum boomt und jetzt müssen wir richtig loslegen. Ich weiß. Die sind alle scharf drauf, die anderen kennenzulernen. Ja. Und die wollen viel mehr mich kennenlernen. Die wollen mich ein bisschen weniger kennenlernen. Du kannst das noch ausbügeln. Du hast mir mein Profil schon angelegt, ja? Du bist ja auch so ein etablierter Forummacher, ne? Ich weiß. Diese ganzen Forentreffen, meine ich, also da kennst du dich ja aus, ne? Unter anderem kommt eine Frage in den Fragebogen, den schreibe ich jetzt gleich. Wie war dein erstes Mal? Kabinett alter Ego ist ein Kennenlernforum für besondere Menschen in den Metropolen. Es wurde gegründet von der Hamburger Künstlerin Mariola Lola Brilowska und dem Musiker Günter Gustav Resnicek, die diese besonderen Menschen zueinander finden lassen wollen. Um mit ihnen gemeinsam gegen Monotonie, Mittelmaß, Langeweile, Persönlichkeitsstandardisierung, Lebensstilglobalisierung und Anständigkeit anzukämpfen. Wer in das KE-Forum aufgenommen werden will, muss sich online bewerben. Anschließend wird er zum Casting eingeladen, bei dem er auf der KAE-Couch einen Fragenkatalog beantwortet. Ja, Sag mal, machst du mich nach jetzt oder was? Ja, und Hauptsache die Leute schlucken es. Ja, Suche für besondere Stunden. Ja. Dein Motto? Alles zu seiner Zeit. Mir leid, aber wir hatten leider... Hallo? Hallo. Wir haben schon telefoniert. Gut siehst du aus. Komm ja, und mein Name ist Mariola Lola Brilowska. Das ist Günter Gustav Resnicek. Ja? Okay, jetzt bitte. Da warten schon welche in der Schlange, ja? Okay. Ich habe für Sie eine Blume mitgebracht. Die soll blau werden. Ist ja komisch, nicht mit Blumen. Leg ab. Also, hier ist das Zimmer. Ja. Sofort rein. Ja. Du kannst gerne Schuhe ausziehen, wenn es für dich bequem ist. Möchtest du auch die Mütze ablegen? Ja, gerne. Möchtest du auch den Schal ablegen? Ja, sehr gerne. Kaugummi gerne bei mir in die Kniekehle kleben. Nun gut, in die Kniekehle. Ja. Leg dich bitte schon aufs Bett. Mein erstes Mal war lustig, weil ich habe so schnell einen Orgasmus bekommen, dass ich einfach so getan habe, als wäre ich noch nicht fertig, und dann habe ich einfach weitergemacht. Und meine Sexpartnerin hat es nicht gemerkt. Es war ganz furchtbar. Ich war 16 und er hieß Robert. Bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir auch. Wie heißt du? Karin Ingeborg. So, schön, dass du gekommen bist. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ich bin sehr neugierig. Ich bin geschieden und lebe solo. Ich lebe in einer ganz engen Partnerschaft mit mir selber, wenn das zählt. Ich habe ein Kind, das auch schon lesen kann. Ehrlich gesagt, ich suche gar keine, aber kann ganz angenehm sein, ja. Ich habe immer gedacht, so, dass ich mache das irgendwie so natürlich und irgendwie an der Fleischtheke, ich lerne da jemanden kennen. Ich will mich weiterentwickeln und ich habe sexuelle Probleme. Was ist das KI-Forum? Und auf einmal war ich da in diesem, nennt man das Chat oder irgend sowas ähnliches, ne? Forum, Internetforum. Aber ich bin jetzt neugierig, weil so viele über das Internet sich kennenlernen. Und habe ich gedacht, das wäre mal eine gute Gelegenheit, damit ich auch noch in meinem Alter interessante Leute kennenlerne und auch überhaupt die Situation. Erwarten tue ich jetzt nichts Besonderes. Ich bin neugierig. Ich bin da, ich möchte mich überraschen lassen. Ich erwarte nichts und alles. Es könnte meine Karriere befördern. Ich bin nervös jetzt gerade auch. Und mein letzter Traum, da habe ich geträumt. Ich war ein Kegel und hatte so ein Muster wie ein Norweger Pullover. Und meine Lebenspartnerin hat mich weggekegelt. Das war so halbrund, die stand immer an dem Rand. Und die hat immer die Kinder so in den Abgrund gewischt. Ein Geheimnis. Was ist denn schon ein Geheimnis? Ja, das Geheimnis können wir ja nicht wissen, weil es ja ein Geheimnis. Oh, das ist schwierig, das kann ich, glaube ich, nicht. Ich würde sehr gerne andere KAE-Mitglieder kennenlernen. Und Mitgliederinnen. Selbstverständlich. Ich bin ja auch gespannt, welches Alter. Bisher habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, in den letzten Jahren, und auch ich habe einen Mann geheiratet, der viel jünger war als ich, dass mein Interesse eher Jüngeren gilt, weil ich jünger geblieben bin. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt darauf aus bin, einen jungen Mann kennenzulernen, weil das besser ist, sondern von meiner Art bin ich jünger. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn also jüngere Generationen da wären, weil ich festgestellt habe, meine Generation passt gar nicht mehr zu mir. Ja, das finde ich eine ganz tolle Idee, diese ganze Gesellschaft mal einzuladen. Gut, dann danke schön. Schuhe an. Ja. Naja, wenn ich jetzt Kinski werde oder so. Ja, später wirst du ja auch anders, dann musst du abgehen. Ich bin eigentlich Kinski. Ja, ja. Ja, was bist du denn Kinski? Ich bin Kinski. Aber du weißt ja, ja, das ist doch, wenn die Geister in dich reintreten. Das muss ich jetzt nicht schon machen. Natürlich nicht, du bist doch jetzt nicht Kinski. Ich bin Günther Gustav Resnitschek. Aber auch nicht so, du bist ganz normal der Moderator vom Forum. Du musst ein bisschen seriös sein. Ja. Okay. Also wir haben jetzt schon so viele Kandidaten, wir machen die Auslese davon. Du hast noch Insekten. Ja, ja. Ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit habe ich diese Insekten. Schon den ganzen Tag, ich war auch woanders, hatte ich diesen Insekten. Als würde er mir hinterherlaufen. Ja, die leben halt gut von dem ganzen Zeug. Du sag mal, hast du auch Läuse? Sag mal. Die leben halt auch. Hier ist doch so eine weiße Laus. Das ist eine Schuppe. Am besten, wir nehmen einen aus dem Forum, der auch Friseur ist. Ja, oder Stylist zusätzlich. Ja, genau, so ein Stylisten, ne? Haare, Make-up etc. Ja, wir nehmen nur solche. Ja. Also ich muss dir jetzt sagen, für die Zwecke der Marktforschung wird das aufgezeichnet. Bist du damit einverstanden? Dann drücke die Taste 1. Nein, die sagt dann ja. Dann schneidest du die Stelle. Sie sagt ja. Du, das ist eine Motte. Das ist keine Fliege. Das ist eine Motte. Ich sag dir, das sind Motten. Oh Gott, du hast Motten. Oh Gott, das wird ein Experiment. Ja, ja. Okay, ich brauche aber auch Hilfe, verdammt nochmal. Oh Gott, ich bin aber echt zugenommen. Ich krieg das nicht zu. Ich kann es nur offen tragen. Wie, du kannst das nicht zukriegen? Mariola, Lola, Prilowska, wir sind seit 7 Uhr morgens hier zu Gange. Wir sind seit 70 Jahren zusammen. So, jetzt ist der große Tag gekommen. Mariola, ja. Lola, Prilowska. Ja, deine Mäuse laufen auch hier rum voll. Die Katze ganze Zeit und ich kann die Katze nicht ab. Warum hast du diese Katze heute nicht weggesperrt, ja? Ich bin Katzenallergiker. Dann war das dein Hund. Ja, also wirklich. Also ich will nicht, dass Tiere hier sind. Ich habe keine Tiere, ich bin Allergiker. Oh, da ist der Erste. Moment, ich mache hier auf. Ah, nee, die sind oben schon, meine Güte. Okay. Wer? Schönen guten Abend. Ah, bin guten. Ich hier richtig? Oh, mit Blumen? Geh mal rein, du bist der Erste leider. Ja, die sehr Katze schön. Kann raus. Ach, wunderbar, wir haben ja schon da kommt ja schon wieder einer. Ja, guten Tag. Hallo, ich bin Greta. Schöner als auf dem Foto. Ja, besser. Gefällt sie dir? Ja, dann ab in den Salon. Aber falsch, wir gehen hier rum. Da, so rum? Das ist ja so rum komisch. Ja, hallo, wen haben wir denn da? Guten Abend. Guten Abend, ich bin Günter Gustav Resnicek. Meine Partnerin Felix. Mariola Lola Prilowska ist hinten schon bei den Gästen. Sagen du auch, bist Felix. Ah, Felix, ja, richtig. Hallo, guten Abend, ich bin Karin. Karin, hallo, toll, ja, wie auf dem Foto. Ja, freut mich. Und hier bitte ablegen, Garderobe, darf ich helfen? Ja, danke. Moment, mein Ring hängt da drin. Oh, so, ich hab ihn. Bitte schön. Oh, das ist aber ein sehr, sehr schöner Ring. Ja, und den trage ich immer als Talisman. Aha, ein Elefant. Weil ich das Gefühl hatte, das könnte ich heute gebrauchen, ne? Ja, ein rubinbesetzter Elefant. Ja. Ja, ja. Ja. Ganz schön. Toll. Ja. So, kommt doch bitte mit. Ja. So. Blumen. Blumen. Ich stehe mit den Blumen im Flur. Blumen. Ich stehe mit den Blumen im Flur und rieche dran. Blumen. Oh, Blumen. Ah, hier eine Vase. Verdammt. Wo ist denn die Vase? Da klingelt schon wieder. Eine Vase. Eine Wahrsagerin. Blumen, oh Blumen. Eine Vase, eine Wahrsagerin. Verdammt nochmal. Ach, hier haben wir eine Vase. Die Gastgeberin, die hatte so eine Art Ganzkörperstrumpf an, rot oder rosa oder so. Das war aber schon interessant. Also ich weiß, ich habe die gerne angeguckt. Und vielleicht war das auch beabsichtigt, dass dieses Grenzwertige, dass man nicht genau wusste, ist das jetzt vielleicht Teil eines vielleicht doch sich so entwickelnden erotischen Abends oder ist das einfach irgendwie schräg, weil die eben schräg drauf waren, auch die beiden. Und der, wie ist der denn noch, Günther, der sah aus wie aus einem anderen Jahrzehnt. Wobei ich da auch nicht so genau wusste, macht er das jetzt bewusst, dass er so eine Art Retro-Look drauf hatte, so ein bisschen so Mafia-like oder so. Oder ist der so? Also das war sowieso die Spannung an dem Abend bei den Gastgebern. Ich wusste immer nicht genau, inszenieren die sich jetzt so, so wie sie auch gekleidet sind und wie sie sich benommen haben. Dieser Günther, der war auch immer so ein bisschen touchy, der hat dann immer irgendwie die Frauen angefasst, wo ich immer dachte, ist das jetzt irgendwie eine Geste, um Vertrauen herzustellen, oder ist es eher so auch schon ein bisschen zu weit am Oberschenkel? Mein Verdacht ist natürlich, es ging hier nur um nicht? Manchmal habe ich sogar den Verdacht, dass die gar nicht daran interessiert waren, dass wir uns untereinander kennenlernen, sondern dass sie eigentlich nur jemanden von uns rauspicken wollten, so für ihr persönliches Vergnügen. Die waren so schrullig. Also wir haben für euch eine sehr schöne Bowle vorbereitet. Wo ist meine Katze. Oh. Also das ist mit Früchten des Tages. Also, als Erdbeeren so, sind da drin, Melone. Oh, ich liebe Bohle. Diese gelbe Melone, wie heißt sie denn? Hallo. Guten Abend. Wie heißt sie denn? Rita. Rita? Hallo Greta, freut mich sehr. Rita, aus Rita, aus Erdbeere und... Möchtest du was trinken? Hallo, grüß dich. Karin. Hallo Karin, ich bin Susa. Freut mich. Ah, ich dachte, das sei Gurke. Wenn jemand noch ein Handy hat, leider müsst ihr das hier abgeben. Heute sind strenge Vorschriften in unserem Forum. Bitte ausstellen. Sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind vollständig. Ich würde sagen, wir sind erstmal wahnsinnig froh, dass ihr tatsächlich alle gekommen seid und wollen erstmal unser Glas erheben. Ein Gläschen. Ja. Alle sind gut am Trinken. Genau. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohle. Herzlichen Dank für die Einladung. Dann würde ich ja sagen, ist es an uns, die Forum-Mitgründer, Mariola und Günther, dass wir uns als Erstes vorstellen. Ich bin Restaurantkoster Und ich habe leider noch keine Frau getroffen, die eine gute von einer schlechten Pizza Margherita wirklich unterscheiden kann. Und mit ein Grund, dieses Forum zu gründen, war für mich, vielleicht finde ich ja doch noch eine. Ja, ich möchte mich auch vorstellen. Oh. Mein Vater war ein berühmter Danziger Krawattenmacher. Oh. Und er hat sich an der Krawatte aufgehängt. Oh. Auch ich suche einen Mann. Der ein bisschen ist wie mein Vater, aber er soll sich nicht aufhängen an der Krawatte. Ich bin hier, weil ich habe so eine Art Peter-Pan-Syndrom. Ich kann einfach nicht, also mein Herz schlägt immer noch wie beim 18-Jährigen. Aha. So, zum Briefmarkensammeln bin ich auch nicht da, sondern ich suche halt ich möchte gerne mal, dass mich einer mitnimmt und mir die Sammlung zeigt, genau. Okay. Ja. Ich bin Greta, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in der Nähe von Flensburg und wir müssen meistens ziemlich lange arbeiten. Ja, also ich habe befürchtet, dass wir uns so vorstellen müssen. Es kann passieren, das weiß ich aber nicht, ob das heute Abend passiert. Ich wünsche uns das nicht, dass ich der Schweiger werde. Dass ich stundenlang da sitze und nichts sage. Na, ich könnte eine Kurzfassung geben. Pass auf, ich bin eine spätgebärende Versorgungsempfängerin. Dann stelle ich mich jetzt mal vor. Ich habe eine ziemlich große Plattensammlung zu Hause und das ist so stimmungsabhängig. Symbole zum Beispiel, die ist so eine mittlerweile halb leere Kugel. Und wenn es dann so schöne kleine Funken regt, das finde ich ganz toll. Weißt du, die Welt kondensiert in dir. Weißt du, irgendwann, wenn der Tropfen schwer wird, fällt er runter, höhlt in Stein. Was, mein lieber Mann? Weißt du, eine Blase, eine Traumblase platzt, aber tropft langsam, gerinnt sie und läuft abwärts, wie ein Schilos aus Polen. Weißt du, die Welt ist in mir und außen ist nichts. Weißt du, im besten Fall habe ich so eine Art Durchfall. Du kriegst eine Gänsehaut. Du. Weißt du. Hör doch bloß auf. Das stimmt ja überhaupt alles gar nicht. Weißt du? Das Spiel. Ja. Wie heißt mein alter Ego? Entspannt euch, ihr habt bestimmt ein alter Ego. Lasst es vor eurem inneren Auge erscheinen. Bist du ein Mensch? Ja. Technik? Ja. Kommst du aus dem 20. Jahrhundert? Ja. Wen bitte? Wen? Ja. Ha! Nee! Das ist der Typ mit der Wechselspule. Da habe ich eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte eine Hirnblutung und ich war ganz oft im MRT. Und dann gab es nur ein besonders gutes MRT, das mein Gehirn gut genug dafür abbilden konnte. Und das war das 3-Tesla-MRT. Aha. Ja, okay, cool. Bist du eine Frau? Definitiv. Hast du dich umgebracht? Ja. Wow. Oh. Oh. Hannelore Kohl. Also ein politischer Selbstmord. Ja. Oh, ha. Oh, das passt okay. zu seinem Profil. Ah, Karin! Woher, aber ich wusste, ich ahnte das schon. Ja, toll, toll. Karin, toll. Sind Sie Salvador Dali? Nein. Ah! Bleibt ja auch noch. Ja, okay, ja, aber. Der ist aber auch zweidimensional. Ne? Nicht nur dreidimensional. Picasso was never called an asshole. Ist ja gut. Bist du ein Mann? Ja. Weil wir das jetzt schon so oft hatten, lebst du noch? Nein. Oh, schon wieder ein Toter? Ja. Was? Oha. Bist du ein... Ja. Das finde ich äußerst interessant. Du bist eine Romanfigur. Aha. Dann könntest du jener Held sein, den man an einem besonderen Zeichen erkennt. Ja. Zah! Nämlich auch an einem Buchstaben aus dem Alphabet. Ja! Der Buchstabe liegt nicht am Anfang des Fidel Alphabets, Castro. Sondern am Ende. Ja! Es ist ein Z. Ja! Du bist Frank Zappa. Nein! Was? Wie? Jetzt habe ich den Faden verloren? Ja, mit dem Jung und Alt. Genau. Ich bin gestorben. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, ist dann nein. Ja, ja, ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Ja, nein, nein, nein, nein. Alter. Ego. Alter. Ego. Alter. Coco. Ego. Getrude. Alter. Dann habe ich aber auch durch diesen sehr merkwürdigen Verlauf des Abends, an den ich mich nicht ganz erinnern kann. Also da waren mehrere Dinge, die gleichzeitig passierten und einige waren so seltsam, dass ich mir nur vorstellen kann, dass es vielleicht an dieser Bowle lag, die wir getrunken haben oder so. Diese Bowle, die war ja nun auch abenteuerlich. Zwangsgetränk des Abends, wobei ich dann aber auch mir nicht so ganz sicher war, ist da irgendwas drin, was... Ich weiß es jetzt nicht, nicht K.O.-Tropfen oder sowas, aber so im Sinne von Kontrollverlust. Dass ich mit Picasso, also mit Karin damals was angefangen habe, das war eindeutig durch Drogen begünstigt. Also das war vollkommen klar. Also nachdem wir diese Bowle, irgendwas war in dieser Bowle. Danach waren wir auch alle so ein bisschen locker drauf, würde ich sagen, so ein bisschen weggetreten. Ich und Mariola, wir hatten in der Zwischenzeit eine Spitzenidee, weil alle alter Egos sind quasi tot. Ich hab's noch nie gemacht. Ich würde sehr gerne. Eine spiritistische Seance. Wir werden die Geister dieser alter Egos zu uns rufen. Die Geister, die ich rief. Wir brauchen einen magischen Kreis. Und dieser magische Kreis wird entstehen durch das Reiben an unseren Weingläsern. Dann werde ich eine Formel sprechen. Die Formel. Und ihr sprecht mir nach. Und schön reiben. Das Murmeln gilt jetzt nicht. Das gilt jetzt nicht. Das lenkt ab. Jetzt nicht murmeln. Kein Murmeln. Sonst kriegst du Maulkorb. Das sind Geister. Der murmelt immer noch. Nee, das geht nicht. Murmelkorb. Jetzt nicht mehr murmeln. Sonst kommen sie nicht. Mein alter Ego, mein Spiegel, mein Geist. Mein alter Ego, mein Spiegel, mein Geist. Zu mir rufe ich dich, zu mir. Zu mir rufe ich dich, zu mir. Steige empor aus meiner Seele Tiefe. Steig empor aus meiner Seele Tiefen. Aus der Zeit vor dem Tod. Aus der Zeit vor dem Tod. Aus der Zeit vor der Zeit. Aus der Zeit vor der Zeit. Fahre in mich ein durch meine Fontanelle. Fahre in mich ein durch meine Fontanelle. Lass mich die Welt aus deinen Augen sehen. Lass mich die Welt aus deinen Augen sehen. Mein alter Ego, mein Spiegel, mein Geist. Mein alter Ego, mein Spiegel, mein Geist. Ich bin bereit, ein Zucken, ein Flammen. Ich bin bereit, ein Zucken, ein Flammen. Mein alter Ego, mein Geist, mein Spiegel. Mein alter Ego, mein Geist, mein Spiegel. Ich möchte zu Polanski. Weiß nicht, ist er ein Gast bei uns im Ja, Hotel, müsste. Oder? Können Sie gucken. Kommt er hier? Nee, dem, ich weiß nicht. Können Sie gucken, ob der hier in welchem Zimmer ist? Ja, können Sie kurz rein und dann kann ich gucken. Wie heißt er nochmal? Roman Polanski. Soll ich buchstabieren? Hab leider nichts gefunden auf den Namen. Oh, okay, dann muss ich gucken im Haus. Ansonsten, wenn Sie nochmal eine Rufnummer haben, kann ich gerne mal anrufen. Ich habe keine Rufnummer, nee. Hi, hier ist Sharon. Ich möchte zu Roman. Ist der da? Das ist irgendwie falsch klingeln. Oh, okay. Danke. Oh, macht keiner auf. Wer hat das Licht ausgemacht? Der Strom ist ausgefallen. Wir brauchen Kerzen. Klaus! Hört ihr das? Klaus, dein Mund ist so... Was ist los? Hört ihr? Nicola, du kennst dich mit dem Strom aus. Nimmst du mal ein bisschen Uli mit und leg in mein Hoch. Die hat ein bisschen Sprengstoff. Dann könnt ihr mal ein bisschen reparieren. Das war in dieser Wohnung ein bisschen unheimlich. Die Gespräche waren ja auch schon ein bisschen geheimnisvoll und dann ging das Licht aus und da dachte ich, oh Gott, jetzt ist irgendwas Spezielles passiert hier. Ein bisschen gruselig fand ich es schon. Ich dachte, das war wieder so ein Gag von den Forumbetreibern. Plötzlich habe ich so klein, immer so huschende kleine Tiere gesehen oder Schatten oder sowas ähnliches und auch so Tierlaute wahrgenommen. Und da kam ja dann dieser merkwürdige Moment, wo wir dann alle andere wurden. Picasso war da, aber in Form einer Frau, soweit ich mich entsinnen kann. Dann war Beate Uhse da, Klaus Kinski, Ulrike Meinhof, Tesla, Coco Chanel war da, Gertrude Stein mit ihrem Hund, über den sie sich immer selbst vergewissert, dass sie da ist. Ich selber war da. Ich war ja plötzlich Zorro. Also man war nicht mehr man selber und deswegen konnte man Sachen machen, die man als man selber, wo man immer unterstellt, dass man dann sozusagen authentisch ist, identisch ist mit sich selber, mache ich vielleicht Sachen nicht, die ich dann als Zorro mache. Herr Tesla, wann sind Sie gestorben? Du, wann bist du gestorben? Nikolai? 1953. Dann lassen Sie mich mal vorangehen. Zu der Zeit war ich nämlich noch Kind. Wann bist du denn gestorben, Ulrike? Ob ich gestorben bin oder wurde, ist auch so eine Frage, nicht wahr? Aha, da haben wir es. Als ich meine Bogenlampe erfunden habe, da haben wir tatsächlich also Gaspartikel zum Leuchten gebracht, einfach nur durch starke Spannung. Und das also ohne irgendein Feuerzeug oder irgendein Streichhölzer. Die gab es zu meiner Zeit ja auch noch gar nicht so in so einer sicheren Form. Da gab es ja nur die Phosphor-Streichhölzer. Dann können Sie das eben durch so einen Hochfrequenzstrom machen. So, kleinen Moment mal. Könnte man damit eine Bombe bauen? Pablo, Pablo, kannst du mal lieber deine Farbkasten holen? Ich gebe dir dein Farbe, du malst erstmal ein Bild. Aber Pablo, kannst du ein Porträt von mir malen? Ja, im Dunkeln. Dunkelheit. Umfängt uns. Umfängt uns alle. Wie viel Geld bekomme ich überhaupt? Klaus, du redest mit dem Regisseur gar nicht, ja? Du redest mit mir. Ja, ich schreibe dir den Text. Ich bin Gertrude Stein, ich schreibe die Texte. Pablo, mal mich einfach. Die Zeichnung ist schon fertig. Also lass uns doch lieber Flaschendrehen machen, weil... Wer bist du? Ich bin der Klaus. Also lass noch, Leute, ich bin zur die Entspannung, Beate. Wir drehen Flasche. Beate. Wo gehen wir denn jetzt hin zum Flaschendrehen? Hier in mein Salon. Ist doch netter, wunderbar, wenn wir jetzt hier rüber. Hier ist doch voll netter. Ja, ist doch schön jetzt hier. Und wir drehen jetzt die Flasche, wer mit Beate in den Kapuff geht, damit Beate ihm die Kollektion zeigt. Die neuen schönen Sachen. Ich drehe die Flasche. Die Flasche zeigt auf mich. Moment. Beate, komm, wir hauen ab. Edison ist ein Vollidiot. Tesla, das muss man in die Luft sprengen alles. Was ist mit dem Kollateralschaden? Welcher Kollateralschaden? Die Welt ist in der Lage, sich selbst zu ernähren. Ich möchte, dass die Welt frei mit Strom versorgt wird. Das ist meine Idee. Der Gedanke, Strom für alle und zwar umsonst. Das ist ein Gedanke, der mich vor allen Dingen technisch interessiert. Außerdem muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass... Sie machen die Technik, ich kümmere mich um das andere. Nein, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass also selbst wenn Sie vielleicht recht haben, ich weiß nicht, ob eine Frau sowas kann. Nikolai. Sie sind ja körperlich gar nicht dafür geschaffen, Gewalt auszuüben, ja? In dem Jahrhundert, in dem ich lebe, ist die Emanzipation der Frau einer der wesentlichen Merkmale unserer Gesellschaft. Haben Sie mal einen Filter? Dankeschön. Bitteschön. Ulrike, was hältst du denn von der Idee, wenn wir uns vielleicht, bevor wir jetzt jemanden in die Luft sprengen, lieber überlegen, wie wir einen groß angelegten Stromausfall herbeiführen könnten? Wer kommt denn jetzt hier vorbei? Beate. Ich habe gerade irgendwie... Ich empfange gerade ein Signal. Kannst du das hören? Roman? Hörst du das? Die Stimme. Hallo, hier ist Sharon. Ich möchte zu Roman. Hörst du die Stimme? Das ist nicht sie, aber ich mache einfach mal auf. Ja. Okay, danke. Ja, da. Roman? Roman, bist du hier? Das ist Serbisch. Ich komme doch aus Serbien. Roman? Roman? Das ist ein Lied aus meiner Heimat. Das haben wir immer gesungen. Romita Chan, Solokano, Ordina Lenti Santo Macho, Ona di Tata, Senta di Fe. Das ist ein altes Lied aus meiner Heimat. Aber möglicherweise kann man hier kommunizieren mit Menschen aus meiner Heimat. Da, bitte. Roman. Roman. Roman. Thank you. Ein Cremant, die machst du auf. Ich komme gleich wieder. Ich mache mich noch kurz frisch. Dann zeige ich dir alles. Oh, Beate. Es ist ja sozusagen ein Angebot. Meine Haare pflege ich zum Beispiel nur mit einfach nur warmem Wasser. Und was in meinen Haaren sozusagen das einzige Pflegeprodukt oder das einzige... Ah, schönes Haar. Das einzige, was in meine Haare kommt, ist Gleitgel. Deswegen habe ich diese unglaublich seidigen Haare. Deine Haare sind so schön, lass sie mich noch ein bisschen anfassen. Mhm. Oh, darf ich riechen? Mm. Wonach riecht es nach Gleitgel wahrscheinlich? Wir verkaufen so Eros Gleitgel. Denn wir nennen es dann natürlich Gebindegrößen. Das ist natürlich... Wie bitte? Gebindegrößen. Gebindegrößen? Also, wenn wir es bestellen als große Mengen. Also wir haben die 100 Milliliter Flasche, die 250 Milliliter Flasche, die 500 und die 1 Liter. Wir haben jetzt neue Dildos entwickelt aus Porzellan. Heißen auch ganz schlicht Porzellan-Dildos einfach. Fühlt sich gut an, schön kalt, ist geil. Ingwer auf der Eichel oder Ingwer in der Muschi, herrlich. Beate. Ich gebe dir einen Schluck Cremant aus meinem Mund beim Küssen. Ja, bitte. Was ist das denn, eine Schwangere? Ich möchte zu Roman. Roman? Also hier ist kein Roman. Also ich bin Gertrude Stein. Das ist Coco Chanel. Das ist Zorro. Schönen guten Abend. Hallo. Geht's Ihnen gut? Pablo. Ist ein bisschen schlecht, ne? Na, also, er muss hier sein. Ich habe sonst überall geklingelt. Und ich fühle das. Er ist hier. Oh je. Es ist warm hier. Aber er überhaupt keine Brüste. Der Bauch muss ein bisschen bestrahlt werden. Es wird ein Junge. Elektrisch. Der Bauch ein klein bisschen bestrahlen. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nur Nature. Der Bauch ist ja sowas von dick. Das ist ja nicht... Ich habe, glaube ich, habe ich in meinem Leben schon mal irgendwann, habe ich schon mal bei einer Geburt geholfen? Ich weiß nicht. Nein. Darf ich ganz kurz bestrahlen? Nein. Ich suche jetzt die Bude durch. Und das war ja das Irre. Endlich kam sie hier oben an, riss die Tür auf und ich dachte, jetzt ist die Fruchtblase geplatzt. Beate. Oh, Klaus, was mich genauso weit. Oh ja. Ja. Oh, das ist der Weg ins Paradies. Pferdchen. Ja. Und jetzt stecke ich dir tatsächlich, ich probiere es mal aus. Ne? Ja. Jetzt stecke ich dir tatsächlich mal einen von diesen Porzellanbildern. Roman, was ist das für eine Frau? Roman, ich meine... Ich bin der Klaus. Sag mal, ich bin der Klaus. Ich bin eigentlich der Klaus. Deine Haare sind auch schön. Was ist das für eine Bitch? Das ist Beate. Sie hat so schöne Haare. Nein, Roman, was ist das für eine Bitch? Du hast auch schöne Haare. Nein, komm, ich weiß nicht, was das ist. Pass mal auf, ich bin Klaus Kinski. Wir haben nur eine kleine Sache gezeigt. Und was soll jetzt diese Bitch hier? Was soll das, dieses Dillo da in deinem Arsch? Nein. Nur zum Ausprobieren. Wir wollten es nur ausprobieren. Mensch, was wollt mal, ihr alles, ihr Gesindel? Was soll das Ganze? Haut doch ab! Nein, wir hauen gar nicht, aber ich bin... Sonst schlage ich mit der Peitsche auf euch ein! Nein, jetzt hat Sharon Tate geohrfeigt Roman Polanski, der gar nicht Roman Polanski ist, weil er ist angeblich Klaus Kinski, ich bin aber Klaus Kinski. Die Frauen... Die prügeln sich. Die ist so schwanger. Die muss jetzt. Wir müssen jetzt die hinlegen. Die muss. Ich weiß nicht, ob ich Zorro vorher den Degen zwischen die Rippen schieben soll. Das Kind. Ich nenne es Gertrude. Das wird das Kind zur Welt kommt. Ja, es ist ein Junge. Es kann nicht Gertrude heißen. Das heißt Gertrude. Es ist ein Junge. Die muss sie hinlegen. Ab in den Hauptraum. Oh, dafür sorgen, dass diese arme Frau zu dem kommt, was eigentlich ihre Bestimmung ist. Frau zu gebären, selbst wenn sie ihr eigenes Leben verliert. Ich war mit der Suse eigentlich schon fast, also mit der Meinhof, ja, fast schon so weit, dass ich mit ihr abhauen wollte. Und dann fing plötzlich an, mich diese Karin zu interessieren, diese Karin, die Picasso. Ist das jetzt in der Realität sozusagen die Frau, die jetzt irgendwas mitbekommen hat, dass da irgendwas schräg läuft mit ihrem Mann oder Vater des Kindes? Oder ist die auch irgendwie schräg drauf oder in einer anderen Welt? Ist sie sie selbst oder nicht? Das war ganz unheimlich. Und was ich da ganz unheimlich fand, war, sie war ja schon in ihrer, mit ihrem riesigen Bauch, wo man dachte, jetzt passiert gleich was, und die würde jetzt gleich ihr Kind entbinden. Ich bin zumindest in der Lage, diese Situation zu lösen. Ich werde jetzt mit meinem Degen... Warte mal. Erstmal betäuben. Betäubung. Achtung. Betäubung nach der alten polnischen Methode. Betäubung, okay. Narkose, polnische Und danach Narkose. Kommt mein Zauberschnitt. Oh mein Gott. Sag mal, die ist jetzt tot. Stopp. Erst kommt Gott, dann kommt die Geburt. Und da mussten irgendwie Drogen mit im Spiel gewesen sein. Ich nehme an, dass da MDMA in der Bohle war. Oder LSD oder irgendwas anderes. Es war wie auf der Arche Noah. Und dann erschien uns auch noch Gott. Ich bin es. Gott. Gott. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Am Anfang war das Schweigen. Ich habe euch nach meinem Bilde geschaffen. Und was macht ihr? Ihr geht zum Friseur. Also steht jetzt Rede und Antwort. Wer seid ihr? Ihr seid alle tot, oder? Ja, ich bin tot. Ich bin. Und wer ist diese schwangere Tote? Schwangere. Sharon. Eine schwangere Tote, eine tote Schwangere. Sharon Tate. Sharon Tate. Frau von Roman Polanski. Ich bin nicht Roma. Ah, verstehe. Du angeblicher Kinski, der Gott fragt, in welcher Beziehung stehst du zu der Toten? Roman. Sie ist meine Frau. Ach. Nee. Du bist jetzt Polanski? Jetzt bist du doch Polanski? Es geht jetzt los. Man muss diese tote Schwangere, diese schwangere Tote entbinden. Ja, hol mal keine Polizei. Mir wird schlecht, ich muss raus. Die polnische Narkose, Teller auf den Kopf. Sehr gut. Die ist betäubt. Mit meinem Degen werde ich ihren Bauch öffnen. Bitte, ein Kaiserschnitt. Da ist was. Meine Kinder. Was haben wir denn da? Wie viele hast du denn? Meine Kinder. Das sind ganz viele. Was ist denn das? Was ist mit ihr? Es ist ein Junge. Es ist ein Russe. Ist der süß. Das wird einmal ein richtiger Held. Ein Held des Volkes, ein Held der Arbeiter. Ich nenne dich Gagarin. Da ist ja noch was. Da ist ja noch. Oh, noch was. Noch mehr. Das sind aber noch viele ein Kinder. Junge. Oh, es ist ein Schwarzer. Es ist ein Schwarzer. Oh, hier gibt's ja noch mehr. Oh, das hört ja gar nicht wieder auf. Oh, noch ein Junge. Hier ist noch ein Junge. Oh, ein Mädchen dabei. Nein, leider nicht. Aber hier, was ist denn das? Oh, ich habe einen Schwächeanfall. Mein Sohn. Hier ist mein Sohn, Jesus Christus. Ja. Da gibt es Heulen und Zähneklappern, da brennt die Haut wie ein ewiger Sonnenbrand. Da haben alle Schluckbeschwerden und die klappernden Zähne haben Zahnschmerzen. Und vom Kiefer, da gehen die Zahnschmerzen in den Kopf, die strahlen da aus und vom Kopf gehen sie in die Nieren und in den Magen und Übelkeit kommt auf wegen der Schluckbeschwerden. Ich glaube, im Gott ist und Charles drin. Charles ist in Gott gefahren. Dass man sich vor Schmerzen und Übelkeit krümmen möchte. Was aber nicht geht wegen der brennenden Haut, ist das klar? Gut, pass mal auf, Leute. Also die ist tot. Die decken wir zu, weil... Was ist mit meiner Frau? Die ist tot. Was? Was? Ja, da war ja dieser Vorfall noch. Ich weiß nicht, ob das später erst rauskam oder ob an dem Abend noch die Coco Chanel plötzlich schrie, mein Portemonnaie, mein Portemonnaie, mein Portemonnaie ist weg. Wir guckten uns natürlich alle sehr irritiert an und weil wir uns ja alle nicht kannten so richtig, waren wir dann natürlich voreinander alle potenzielle Diebe. Naja, wir wussten nicht, wie weit wir gehen sollten, ob wir jetzt die ganzen Sachen der Leute sozusagen durchsuchen sollten und vor allem, wer macht das denn dann? Nicht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Polizei! Polizei! Polizei! PAL Minger, Palminger, zuständiger Stadtteilpolizist. Guten Abend. Es besteht der dringende Verdacht, dass in diesen Räumlichkeiten eine Person auf unnatürliche Art und Weise ums Leben gekommen ist. Hat dazu irgendjemand eine Aussage zu machen? Nein, ich will nein, chance rien. Nein, ich weiß von nichts. Definitiv werde ich dazu nichts sagen. Nein. Jeder muss mir jetzt seinen Ausweis zeigen. Und zwar sofort. Ich habe damit nichts zu tun, ja? Hier, ich bin der Klaus. Also, Klaus Kinski. Zorro Beate Use. Ulrike Meinhof. Den Namen habe ich schon mal gehört, ja? Wer sind Sie? Würden Sie mir freundlicherweise Ihren Ausweis geben? Ich bin Gott, ich brauche keinen Ausweis. Pass mal auf, kleiner Mann. Bete zu mir. Zu wem gehören diese Kinder? Das sind meine. Da ist auch mein Sohn dabei. Ich bin Roman. Sind das deine Kinder? Wie? Roman Polanski. Jetzt bist du Roman. Also wirklich. Moment mal. Hallo, Sie, sehen Sie mich an. Ja. Sie haben sich gerade als Klaus Kinski ausgewiesen. Ich bin jetzt aber Roman Polanski und das hier, ja, das ist meine Frau Sharon. Mach doch erstmal das, was Jesus getan hat, du blöde Sau. Das ist ja eine richtige... Das ist die Mutter. Blutverschmierte... Ich kann sie noch abwaschen. Leiche. Das ist meine Leiche. Das ist ein Tatort. Ich hab's nicht gesagt, das ist mein Geburtstag. Es ist mein Geburtstag, es ist meine Leiche, es ist mein Fall. Ist sie nicht schön? Sie ist wunderschön. Ja. Ist das eine Leiche? Ja. Sie ist so schön. Herr Kinski, darf ich Ihre Frau anfassen? Ihr schönes Haar. Bitte. In Deutschland hat jeder Mensch einen Ausweis mitzuführen. Ihr schönes Haar. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein uraltes, in Stein gemeißeltes Gesetz. Ich fasse zusammen. Ja. Die Leiche mit den schönen Haaren. Leiche. Eine Tote ist eine Tote ist eine Tote. Diese Frau ist teilweise tot. Das heißt für mich, dass jede andere Person hier im Raum verdächtig ist. Und deshalb sind alle Menschen hier im Raum verhaftet. Oh, nee. Das ist mir ein Vergnügen. Dafür bin ich da. Es ist mein Geburtstag. Es ist meine Leiche. Es sind meine Verdächtigen. Und wir gehen jetzt alle zusammen in die Wache. Und zwar original jetzt. Die vielen Personen, die hier waren, mussten da zur Wache. Es war ja wirklich wie eine Demonstration. Vorneweg Gott, dann diese ganzen Tiere und wir hinterher alle auf die Wache. Das glaubt man nicht, aber es war wirklich so. Die Wache war sehr klein, aber alle passten da in die Wache rein. Auf einmal passierte es, dass Felix und ich uns gegenüberstanden, wir uns in den Arm nahmen. Es war ein gutes Gefühl. Ich habe ihn ganz vorsichtig geküsst, er mich auch. Da vergaßen wir diese ganze Mischpoke um uns herum. Es war einfach wunderbar. Und ich habe gedacht, das ist der Mann meines Lebens. Da schrie dann irgendwie der Polizist, wir sollten uns in die Schlange stellen, habe ich nur so halb gehört. Die Tiere, der Tierschutz sollte kommen, aber die Tiere waren ganz friedlich, die stellten sich auch in eine Schlange. Das habe ich alles am Rande wahrgenommen. Also er ist der Mann meines Lebens, habe ich gedacht. Mit Karin war das ganz gut am Anfang, aber... Weil sie wollte dann, dass ich einen Malkurs belege und dass ich so naiv, abstrakt male. ganz ehrlich gesagt, bin ich eher am Überlegen, wie ich sie eigentlich auf eine elegante Art loswerden kann. Wir sind ja dann wirklich in diesem Gänsemarsch, sind wir dann in diese Wache rein. Das war so aufgeladen. Also wirklich, ich muss sagen, das war fast erotisch aufgeladen da auf dieser Wache. Ich wäre auch gerne länger da geblieben. Aber dann fängt irgendjemand an, das so ein Lied anzustimmen. Naja, ich weiß nicht, ob das die Inspiration von Gertrude Stein war oder die generelle eigenartige Geschichte, in der wir da ausgeliefert waren. Jedenfalls standen wir irgendwann alle wieder draußen mit diesem Lied. Geniale Idee, wahrscheinlich von Kinski oder Polanski. Also ich selbst hatte die nicht die Idee, aber ich habe dann mitgesungen. Und das hat uns wie auf so einer Wolke da rausgetragen. Und der Polizist war sozusagen mit auf der Wolke. Ja, war draußen. Zum Geburtstag eine Leiche, schöne aufgeschlitzte Leiche. Das freut den Stadtteilpolizisten mehr als Blutgemangel zum Verzehr. Vom Ober springt er nun behende, bereitet unserem Spuk ein Ende. Zum Geburtstag eine Bleiche, schöne aufgeschlitzte Leiche. Da hilft kein Bettenjammern, Lügen. Der Polizeigewalt muss man sich fügen. Er zieht uns alle aus dem Verkehr. Er geht voran, wir hinterher. Zum Geburtstag eine Bleiche, schöne aufgeschlitzte Leiche. Zum Geburtstag eine Bleiche, schöne aufgeschlitzte Leiche. Kabinett Alter Ego von Mariola Prilowska und Günter Resnicek. Mit Mariola Prilowska, Günter Resnicek, Iris Minich, Felix Kubin, Susanne Kasteinis, Marco Distorini, Karin Bechstein, Martins Garcia, Moira Lenz, Ludger Dünnebacke, Greta Brix, Gloria Prilowska, Susa Wächter, Jacques Palminger, Regie Mariola Prilowska, Ton und Musik Nova Huta, Günter Resnicek, Technik Eberhard Schnellen, Gavin Weiss. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Als ich dann zu Hause war und das Geschehen dann sagte, dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen, habe diese Seite aufgerufen im Internet und geguckt, finde ich da noch jemanden. Aber tja, dann war das gelöscht, war nichts mehr. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus. Eine Dating-Party mit unverhofftem Ausgang. Kabinett Alter Ego von Mariola Prilowska und Günter Resnicek war das. Das Hörspiel können Sie kostenlos runterladen im Hörspielspeicher auf hörspiel.wdr.de. Ich bin Christian Möller, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.